Kapitel 38. Die äußeren Dinge gut in Ordnung halten, in Gefahren zu Gott seine Zuflucht nehmen. Erstens. Stehe über dem Zeitlichen mit dem Blick auf das Ewige. Der Herr. Mein Sohn, auf eines musst du mit allem Eifer achten. Halte dich innerlich frei und bleibe deiner mächtig, wo du auch bist und was du auch nach außen tust und unternimmst. Stehe über den Dingen, nicht unter ihnen. Sei Herr und Lenker deiner Handlungen, nicht ihr Knecht oder Sklave. Vielmehr ein Freier, echter Hebräer, der in den Stand und in die Freiheit der Kinder Gottes eintritt. Diese stehen über dem Gegenwärtigen und schauen zum Ewigen hinüber. Sie sehen das Vergängliche mit dem linken Auge und mit dem rechten das Himmlische. Das Zeitliche lockt sie nicht. Sie hangen ihm auch nicht an. Vielmehr stellen sie es in ihren eigenen Dienst, so wie es von Gott, dem höchsten Werkmeister, angeordnet ist. Seine Schöpfung kennt keine Unordnung. Zweitens. Bringe alle Nöte, Zweifel und Fragen vor Gott. Wenn du bei allem, was sich ereignet, nicht am äußeren Scheine haften bleibst und das, was dir zu Gesicht oder zu Ohren kommt, nicht mit den leiblichen Sinnen betrachtest, sondern in jedem Falle alsbald mit Mose in die Stiftshütte gehst, um den Herrn zu befragen, wirst du bisweilen eine göttliche Antwort hören und belehrt über viele Dinge der Gegenwart und Zukunft zurückkehren. Mose nahm stets seine Zuflucht zum Zelte, wenn er Zweifel und Fragen gelöst haben wollte. Im Gebet suchte er seine Hilfe, wenn es galt, Gefahren und Anschläge von Seiten der Menschen abzuwenden. So musst auch du in das stille Heiligtum deines Herzens fliehen und inständig den Beistand Gottes erflehen. Darum wurden Josua und die Söhne Israels, wie wir lesen, von den Gibeonitern hintergangen. Sie hatten den Mund des Herrn nicht befragt, sondern ihrer Leichtgläubigkeit zu sehr nachgegeben und sich durch Schmeichelworte und falsche Frömmigkeit täuschen lassen.